Ich stand auf und ging über die Galerie in Richtung Gästetrakt. Schon auf halber Strecke verstummte das Quietschen. Was nicht aufhörte, waren die Gedanken. Fahr uns, zieh uns an, wir sind dein, du bist unser. Aber ich ließ mich nicht aufhalten, sondern ging weiter und zögerte auch keine Sekunde, durch die halb geöffnete Tür zu treten. Noch war zumindest ein Teil meines Verstandes in der Lage, selbstständig zu denken. Andernfalls hätte ich spätestens hier kehrt gemacht und mich irgendwo verkrochen. Was wollte ich dort? Ich hatte keine Ahnung. Sie nach Hause zu schicken oder ihnen den Hosenboden stramm zu ziehen, würde wohl nicht funktionieren. In dem Zimmer bot sich ein Anblick, der mich erstarren ließ. Mitten im Raum stand verlassen der Kinderwagen. Jacob und Joseph hatten es sich im Gästebett gemütlich gemacht. Und sie waren auch keine Kinder mehr oder nur noch zum Teil. Die Körper unter der Decke waren die von erwachsenen Männern, während die Köpfe, obwohl grotesk aufgedunsen, noch kindliche Züge trugen. Das Schlangengift hatte sie lediglich zu Kürbisgröße aufgeblasen. Die Lippen in den Halloween-Fratzen waren schwarz, Stirn, Backen und Hals waren von Schlangenbissen übersät. Und in ihren tiefliegenden, zugeschwollenen Augen flackerte eine teuflische Aufgewecktheit. Sie grinsten mich offen an. Gute Nachtgeschichte. Dann waren sie weg. Auch der Kinderwagen war weg. In der einen Sekunde waren sie da und warteten auf ihre Gute-Nacht-Geschichte, in der nächsten lag der Raum unberührt vor mir. Das heißt, bis auf die Bettdecke, die war zurückgeschlagen, und zwar auf beiden Seiten, und das war bei meiner Ankunft aus Massachusetts definitiv noch nicht so gewesen, das wusste ich genau. Meine Beine fühlten sich wieder wie Stelzen an, ich starkste auf das Bett zu, in dem gerade noch die beiden Jungs gelegen hatten. Obwohl ich das gar nicht vorhatte, setzte ich mich aufs Bett, weil mir meine Knie nicht mehr gehorchten. Gleichzeitig raste mein Herz und wie aus großer Entfernung hörte ich mich nach Atem ringen. So sterben alte Männer, dachte ich, und wenn ich später gefunden werde, sehr wahrscheinlich von Pete Ito, wird für den Pathologen die Sache klar sein, Herzinfarkt. Niemand würde jemals erfahren, dass ich in Wahrheit von zwei toten Männern mit Kinderköpfen zu Tode erschreckt wurde. Jedoch waren die Zwillinge die Letzten, die meinen Tod wünschten. Jetzt, wo ihre Mutter nicht mehr da war, hatten sie außer mir niemanden, der ihnen den Verbleib in der Welt der Lebenden ermöglichen konnte. Mit beiden Händen fasste ich an die zurückgeschlagenen Ecken der Bettdecke und wusste, hier wollten sie eigentlich nicht hin. Die Straße weiter runter hatten sie ihre eigenen Bettchen, gute Bettchen. Ihre Mutter hatte alles so gelassen, wie es am Tag ihres Todes vor über 40 Jahren gewesen war. Es waren die Bettchen, die sie mochten, und wenn ich erst bei ihnen wohnte, gehörte sogar die Gute-Nacht-Geschichte aus Puh der Bär zu meinen Pflichten, genau wie bei Ted. Nur Teds Monsterwörter würde ich ihnen nicht vorlesen, denn die Monster, das waren sie selber. Als ich endlich wieder in der Lage war, aufzustehen, ging ich in mein eigenes Schlafzimmer zurück. Vielleicht würde ich dort keinen Schlaf finden, aber zumindest der Quietsche-Terror war für dieses Mal beendet. Die Heimsuchung war vorbei. Donna und mir wäre nicht im Traum eingefallen, das Auto aufzubewahren, in dem unser Sohn zu Tode kam. Selbst wenn der Wagen noch in einem akzeptablen Zustand gewesen und nicht von diesem Höllenhund im Blutrausch demoliert worden wäre, hätten wir das nicht getan. Ein Abschleppwagen stellte ihn uns vors Haus, aber Donna weigerte sich auch nur einen Blick darauf zu werfen. Ich machte ihr keinen Vorwurf daraus. In Castle Rock gab es keinen Schrottplatz. Die nächste Autoverwertung war Andretti's in Gates Falls. Ich rief sie an, sie kamen, holten den Pinto ab, den Todeswagen, und übergaben ihn der Schrottpresse. Übrig blieb ein Blechwürfel, durchsetzt mit glitzernden Glasstücken, Fenster, Rücklichter, Scheinwerfer, Windschutzscheibe. Ich machte ein Foto davon. Donna wollte auch das nicht sehen. Überhaupt waren wir längst im Streitmodus angekommen, so verlangte sie von mir, dass ich einmal wöchentlich mit ihr zu Teds Grab auf dem Harmony Hill Friedhof pilgerte. Ich verweigerte das, wie sie den Blick auf das Foto von dem verschrotteten Wagen verweigerte. Ich sagte, für mich sei Ted bei uns im Haus und werde es immer sein. Sie sagte, das klinge so abgehoben wie edelmütig, sei aber nicht die Wahrheit. In Wirklichkeit hätte ich nur Angst, Angst davor, an seinem Grab zusammenzubrechen. Und natürlich hatte sie recht. Es stand mir wohl ins Gesicht geschrieben.